1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis! Nachtwanderung! Wieso machen wir das? Der liebe Gott hat die Nacht nicht zum Wandern erschaffen, sondern zum Netflix-Gucken. Aber nachts erlebt man die Welt ganz anders. Das Smartphone-Display ist dann zum Beispiel viel heller. Da raschelt was. Ah, das hat Stacheln. Das ist bestimmt eine vom Dämon besessene Bürste. Nee, guck doch mal, das ist ein Igelkind. Igelkind? Das ist ja noch viel schlimmer. Die rollen sich immer zusammen und warten, bis man weg ist. Creepy. Alter, Igel sind voll nützlich. Autofahrer nehmen die als Peeling für ihre Autoreifen. Roadkill-Copter. Ah, und was war das? Eine Eule. Oh süß, meine Eltern haben mich als kleines Kind immer Eule genannt. Wegen deiner großen Augen? Nee, weil ich immer Haare ausgewirkt habe. Oh, es geht wieder los. Hola, Jungs. Hi, Sie. Ich friere voll. Kein Wunder. Ich hab doch gesagt, ihr sollt was fürs Lagerfeuer mitnehmen. Hab ich doch. Eine Lagerfeuer-DVD. Und den DVD-Player hättest du ja mitnehmen können. Hast du aber nicht. Typisch Frau. Möchtet ihr eine Ohrfeige? Nee, wir haben ja kein Lagerfeuer, um die warm zu machen. Trotzdem danke. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de